南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 So, heute ist der letzte Tag. Morgen dann jeder fährt, wo er gehört oder wo er üblich wohnt. Wir gehören nirgendwo und wir lernen Meditation, damit wir es allmählich verstehen. Aber unsere Bleibe ist, wo wir wohnen. Jetzt Meditation über Atmen. Wir haben erklärt, hat 16 Übungen und wir haben insofern nur 4 Übungen erklärt. Und diese 4 Übungen, wir haben betont, betonen besonders die Shamatha-Meditation. Und die Shamatha-Meditation ist die Grundlage für Vipassana. Jetzt aber, wir haben auch gesagt, diese Betrachtung des Atmens im Sinne von Achtsamkeit ausgerichtet an Körper hat aber Shamatha Teil und auch Vipassana Teil. Und genauso die Meditation an Atmen, wenn Aufmerksamkeit ist auf Empfindungen, hat auch Shamatha Teil und Vipassana Teil. Genauso mit Geist und dann die Geistesobjekte sind rein Vipassana. Wir haben gelernt, in der Yogacara-Tradition heißt das dann, diese Untersuchung der Bilder des Geistes. Im Sinne von Yogacara, wenn wir richtig verstehen, was wir machen, dann Shamatha wird, das ist der Unterschied zwischen Theravada-Tradition und Mahayana-Tradition, wenn wir verstehen, was wir machen, Shamatha wird der wahre Mittel der Realisierung. Vipassana dann unterstützt, weil durch Shamatha dann versteht man, dass Geist ist Soheit, und Soheit ist die einzige Realität, einzige Objekt der Versenkung. Und wenn sich die Objekte ändern, dann ist es die sozusagen Entfaltung der Soheit. Aber der Geist, in dem die Soheit sich entblößt, bleibt im Zustand von Leerheit. Zustand von Leerheit ist Zustand von Gleichmäßigkeit, weil Soheit eben setzt vor die Gleichmäßigkeit von allen Geschehenen, weil in der Mahayana-Tradition gibt es nur ein Objekt der Meditation in der Tat und es ist eben die Leerheit. Und im Rahmen von Leerheit, alles ist gleichmäßig. Das heißt, die Ursachen, die Ursachen und die Folgen, die Kausalität, kann nur geschehen im Rahmen von Gleichmäßigkeit. So ist es auch in der Natur, so ist es auch im Geist. Aber indem wir getrennt sind von der Realität durch diese feste Halten an wahren Subjekt und wahren Objekt, dann wir erfahren es nicht so. dann Ziel der Meditation ist, diese Intuition zu bekommen und dann die Phänomene der Wahrnehmung alle im Rahmen von Leerheit, das in nicht-dualistischen Sinne als Soheit verstanden wurde, wahrzunehmen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir diese Aufgabe verstehen, dann wir können nicht nur im Wald, sondern auch in Mitte von Gesellschaft, so wie im Wald, genauso funktionieren. Weil alles ist Leerheit. Das ist ideal von dem Weg von Bodhisattva. In Berlin, in Dresden, genauso wie im Dschungel, in Burma oder in Sniehof, bei mir, sollte man dieselbe Soheit der Erscheinungen betrachten können. Das ist das Ziel. Und man schafft das, indem man gegenüber Vergänglichkeit das große Mitgefühl entwickelt und diese Vergänglichkeit ist genauso innen wie so außen und gegenüber Leerheit, das die einzige Realität ist, dann mehr und mehr Weisheit, transzendentale Weisheit entwickelt. So dass, wie wir rezitieren in Herzsutra, so dass die Leerheit und Form und Empfindung und Wahrnehmung und Wille und Bewusstsein eine Realität darstellen. Und in diese Realität dann die Sachen entstehen, aber entstehen nicht wirklich. Wie können sie wirklich entstehen, wenn man klar versteht, dass der Subjekt eine Illusion ist? Wenn man das versteht, dann nichts kann wahrlich entstehen. Wenn nichts wahrlich entsteht, das ist Zustand der Befreiung. In diesem Zustand dann die alles geschieht, aber geschieht nicht wahrlich. Alles geschieht so wie zweiter Mond, so wie die Castellos in wie sagt man Gagana, diese Bürger in im Himmel. Das ist immer Luftschloss. Gut, nennen wir das Luftschloss, nicht schlecht. Wie noch welche? In den Sutras von transzendentale Weisheit gibt es so viele Beispiele. Wunderbare Beispiele auch, diese Feuerchakra, Feuer, wenn man, wie heißt das auf Deutsch? Wenn man Fackel in Luft, dann sieht man, wie? Feuerring. Jetzt Wir untersuchen erst die Leerheit der Formen. Und das vielleicht, hoffentlich haben Sie Erfahrung damit, wenn der Geist konzentriert ist, wenn der Körper entspannt ist, wenn die Meditation besser geht, dass selbe Gegenstand, das grob war, wird verfeinert und vor eigenen Augen dann diese, wenn die Meditation noch tiefer geht, dann verschwindet, nicht mehr da. Oder existiert in Dimension, dass zu fein ist, um es wahrzunehmen. Jetzt, wir haben gesagt, dass diese Meditation über Formen hat, Samatha-Teil und Vipassana-Teil. Samatha-Teil haben wir schon erklärt. Hoffentlich üben Sie und bekommen Sie das Beste davon. Samatha-Teil, wir haben erklärt gestern Abend durch die 9 Stufen von Bleiben im Prozess von Beruhigung des Geistes. Wenn diese 9. Stufe erreicht ist, dann der Geist kann Vipassana üben, Zen üben, tantrische Visualisation üben. Man kann ihn anwenden, wie man will. Und was ist im Rahmen von Meditation an Atmen, was ist dann der Vorteil von Versenkung? In der Mahayana-Tradition, besonders in Tantra, dann Versenkung ist nicht so wichtig. Obwohl viele Lehrer auch lehren das. Versenkung ist nicht so wichtig, weil diese tantrische Meditation, die finden statt im Rahmen von angrenzender Sammlung. Sammlung, das gehört noch zu Sinnen, indem man durch die Sinnen die Welt transformiert. Die Welt wird dann zu Rheinland. Und dieser Rheinland hat viele, viele Formen, deswegen man geht nicht in Versenkung hinein, weil man diese Formen visualisiert, ein nach dem anderen. Und dann lebt man in dem Palast von reinem Land, so in reinem Körper. Das ist tantrische Meditation. Und dafür dann, wenn man in Versenkung geht, wie wir schon erklärt haben, dann der Geist ist fixiert an das Objekt und er kann sich nicht bewegen. Dann er kann nicht von einem Objekt zu dem anderen gehen. Nur wenn man die übernatürliche Kräfte hat, wenn man vollkommen Samatha gemeistert hat, dann auch im Zustand von Jhana kann sich der Geist bewegen. Deswegen die höchste tantrische Meditation ist auch mit übernatürlichen Kräften. Die müssen geübt und die werden auch sehr betont in dem Bodhisattva-Weg. Wenn Sie lernen, zum Beispiel Yogacara Bhumishastra, der Bodhisattva muss unbedingt, indem er meditiert nicht für sich selbst, sondern auch um Wohl von anderen. Er muss sich bemühen, die übernatürlichen Kräfte sich anzueignen. Wenn er nicht die hat, dann wie kann er wirklich effektiv den anderen helfen? Wie kann er wissen, Zustand des Geistes von anderen, wie weit sie entwickelt sind und welche Lehre sie empfangen können, welche sie nicht empfangen können? Er kann das nur effektiv machen, wenn er die übernatürliche Kräfte hat. Und die kommen von Meisterschaft von Shamatha. Ist aber auch noch Gefahr zum Missbrauch? Ja, in alles ist Gefahr zum Missbrauch. Auch wenn man zu viel Tofu isst, ist Gefahr von Missbrauch. Wenn man zu viele Bananen isst, dann Banane wird auch zum Gift. Wenn man zu viel Obst isst, Obst ist sehr gut, aber zu viel wird zu Gift. Wenn man, was immer man in anhaftet, Schokolade ist nicht schlecht, aber wenn man viel Schokolade isst, wird auch zu Gift. Alkohol in der Tat ist auch überhaupt nicht schlecht, wenn man kleine Menge nach dem Essen, ist überhaupt kein Problem, auch für die Menschen, die Medizin, Alkohol ist erlaubt. Aber wenn man säuft, dann wird es zu Gift. Alles. Ja, natürlich. Deswegen in der, zum Beispiel in Burma, man lernt nur, wenn nachdem er in Vipassana fortgeschritten ist. Sonst wird der Lehrer nicht lernen. So. In Burma gibt es einige Mönche. Ich habe nicht getroffen, leider, aber wurde mir gesagt, es gibt einige Mönche, die sind sehr reich geworden. Wie sind sie sehr reich geworden? In Burma gibt es Lotterie. In der Lotterie, denn wenn man Nummer auswählt, diese Nummer, dann tut man weg. Und wenn man gewisse Nummer auswählt, dann bekommt man viel Geld. Dann sie verkaufen auf der Straße. Es gibt Mönche, die haben übernatürliche Kräfte, die gehen durch diese. Nee. Ah, ja. Dann sie sind Millionäre. Ja. Mit übernatürlichen Kräften kann man viel Geld verdienen. Es ist Alkohol ist nicht gefährlich. Missbrauch von Alkohol ist sehr gefährlich. Und die meisten Menschen leider, wenn sie von Missbrauch von Alkohol, wenn sie Missbrauch von Alkohol machen, dann der Körper wird ruiniert. Und nicht nur der Körper, auch der Geist. Leider besonders in Osteuropa, das ist sehr, sehr weit verbreitete Sache. In Tschechien ist noch nicht so schlimm, weil mit Bier, Bier ist sehr schlecht, aber noch nicht so schlimm. Aber dann in Polen, Russland, Wodka, glug, glug, glug, glug. Wie sieht das mit Drogen aus? Drogen auch ist nicht so schlimm, wenn man klein bisschen nimmt, so wie Medikament. Aber wenn man missbraucht, dann ist natürlich sehr schnell, sehr schlecht. Alles, was Objekt wird von Begierde, ist gefährlich. Weil das ist basiert auf einem Geist, das mit Verblendung ist. Und der größte Feind der Wesen ist Verblendung. Alles, was man mit Verblendung macht, ist gefährlich. Sogar die guten Sachen. Nicht nur die schlechten, nicht zu sprechen von. Mit Verblendung, alles wird gefährlich. Wenn man mit Verblendung an irgendwelchen, auch wenn es ein gutes Prinzip anhaftet, er kann durch Verblendung sogar täten, also auch wenn es gutes Prinzip ist. Er kann andere quälen, indem er denkt, dass er auf für Prinzip arbeitet. Ist das nicht so? Also der wahre Feind von allen Wesen ist Verblendung. Alkohol ist nicht Feind. Drogen sind nicht Feind. Verblendung ist Feind. Wenn man so denkt, nichts ist gefährlich. Ja, dann Shamatha, wir haben einigermaßen erklärt. Jetzt, wenn man in Vipassana geht, diese Vipassana aufgerichtet im Sinne von Aufmerksamkeit an Körperlichkeit, hat auch drei oder vier Stufen. Erst betrachtet man Vergänglichkeit. Das ist Zugang zu Vipassana. Und Vergänglichkeit wird verstanden nur vorausgesetzt, dass man Samadhi hat. Wenn man nicht Samadhi hat, die Vergänglichkeit, die man sieht, ist nicht sozusagen die Vergänglichkeit, die Erfahrung, Natur der Erfahrung, die Geist transformieren kann. Nur die Vergänglichkeit von jedem Augenblick kann den Geist transformieren. Wir wissen alle, dass wir sterben, aber das wird nicht sehr, sehr großen Einfluss haben auf unsere Denkenweise. Aber wenn wir sehen, dass wir sterben in jedem Augenblick, mit jedem Einatmen und Ausatmen, das wird dann die Kraft haben, unsere Denkweise zu reformieren. Deswegen erst Shamatha und dann Vipassana. Und Vipassana ist dann Zustand von Samadhi. Dann in der Theravada-Tradition spricht man von 8 Sorten von Samadhi. Der Meditierende muss sich geeignen, damit er in sozusagen im Bereich der Meditation ohne Hindernisse arbeiten kann. Und das sind dann die 8 Samapatis, die 4 Versenkungen in feine Formen, 4 Versenkungen in formlose Objekte, dann angrenzende Sammlung und Vipassana Samadhi. Vipassana Samadhi heißt Kanika Samadhi. In jedem Augenblick sieht man Entstehen und Vergehen von den Objekten der Wahrnehmung. Das ist Kanika Samadhi. Kshana heißt kürzeste Zeit, kürzeste Maß von Zeit heißt Kshana in Indien. Und in jede Kshana entsteht und vergeht entstehen und vergehen die Phänomene der Wahrnehmung. Solche Verständnis von Vergänglichkeit dann hat die Kraft, den Geist zu transformieren. Wie transformieren? In dem Sinne, dass er loslässt. Obwohl wir wissen, dass dieser Körper verschwindet mit dem Tod, wir werden nicht so leicht loslassen können. Aber wenn wir sehen, diese Körper als Erde-Element, Wasser-Element, Feuer-Element, Wind-Element, Farbe, Geruch, Geschmack und Oja, wie übersetzt man Oja? Diese Nutrition, Brennwert, oder wie sagt man in Ernährung, Brennwert, diese Brennwert ist tatsächlich auch vielleicht guter Ausdruck. Ja, Brennwert, das ist Oja. Oja ist diese in Ernährung, dieser Teil, das dann verbrannt wird, und davon bekommt man Energie, die Kalorien. In Buddhismus heißt es Oja. Yoga hat auch so ähnliche Begriffe. Natürlich, wenn man viel Yoga isst, dann diese Oja steigt. Dann man, wir rezitieren, wenn wir essen, mögen alle Wesen durch Yoga ernährt sein, nicht wahr? Das ist Oja, durch Oja. Das kommt in Mittag, werden wir das rezitieren. Ja. Tun diese Weise rezitiert, mögen alle Wesen von der Freude von Yoga ernährt werden. Das rezitiert man in China jeden Tag. Weil was ist? Das ist Oja. Wenn Sie gut Yoga meistern, Sie brauchen nicht praktisch nicht mehr zu essen. Und wenn ich schlafe. Und wenn ich schlafe. Und wenn ich schlafe, ja. Ich Schlaf braucht ein Erleuchteter. Der Buddha gibt Ratschlag, dass der Yogi sollte ein Yama schlafen. Ein Yama ist 4 Stunden. In Indien ein Tag hat 6 Yamas. 3 in der Nacht und 3 während des Tages. In Chinesisch sagt man auch die Yama. Wache. Erste Wache, zweite Wache, dritte Wache im Tag. Erste Wache, zweite Wache, dritte Wache in der Nacht. Dann man soll in mittlere Wache in der Nacht, das heißt von 10 Uhr bis 2 Uhr, schlafen. Tief schlafen. Tief schlafen, das ist ideal. Nicht so wie wir ich eingeschlossen, viele, viele Träume. Das ist Zustand von einem nicht sehr beflissenen, wie sagt man, nicht sehr beflissenen Yogi. Viele Träume und dann steht man auf morgen und ist man noch müde. Naja, man halt muss auch annehmen, was man ist. Ne? Aber wenn sie Arahat werden, dann 4 Stunden Schlaf genug. Ich habe aber von Studenten gehört, die nur 2 Stunden am Tag schlafen, verteilt immer 20 Minuten. Ist das längere Zeit möglich, ohne Schaden, für Unerleuchtete? Ich weiß nicht, musst du fragen, die Studenten. Aber ich habe selbst Erfahrung, ab und zu schläft man sehr wenig und ist man nicht so müde. Ab und zu dieser Zustand des Körpers sich ändert. Ne? Ich selbst auch, manchmal schlafe ich 2-3 Stunden und ist es genug. Manchmal schlafe ich 7 Stunden und fühle ich mich noch müde. Dieser Zustand des Körpers ändert sich. Je nachdem, wenn man viel meditiert und nicht große Hindernisse hat, so wie ich, dann braucht man nicht viel schlafen. Früher haben die Leute haben anderes gelebt. In der Zeit von Buddha, sie hatten andere Körper, nicht so wie wir heute. Wenn jemand ein Asket war, er musste wirklich sehr gesund sein, weil sie schlafen unter den Bäumen, immer unterwegs. Wenn sie nicht stark sind, sie sterben. Deswegen, sie hatten bestimmt Yoga geübt und Pranayama geübt. Früher, die Leute konnten unter Wasser stundenlang stehen, weil sie haben gemeistert diese feinere Atmen. Kann man unter Wasser stehen, stundenlang? Wunderbare Sache. Heutzutage niemand kann das machen oder sehr wenig. Und früher, ohne Yoga, in Theravada, Buddha spricht nicht viel von Yoga, indem alle die Bedingungen waren so, ohne Yoga wird ein Asket sterben. Es waren ganz andere Bedingungen. Einmal pro Tag nur Pindapata bekommen sie, wenn sie ein bisschen Reisbrei bekommen, ist es schon wunderbar. Heutzutage, wir haben Überfluss und sind faul. Was kann man machen? Die Zeiten ändern sich. Und die meisten von uns studieren oder machen Zeremonien und meditieren nicht. Naja, die Zeiten ändern sich. Das ist nicht nur im Buddhismus, in westlichen Religionen, dann meditieren sie noch weniger, ne? Die evangelische Kirche oder katholische Kirche, die meditieren überhaupt nicht. Kontemplieren. Kontemplieren. Und ist Meditation auch kontemplieren? Ja, aber sehr wenig. In Polen vielleicht noch ein bisschen besser. Aber hier habe ich getroffen, wirklich christliche Gruppen, die meditieren. Sehr wenig. Sehr wenig. Hoffentlich ist so. Hm? Ich kenne nicht so gut aus. In Amerika gibt es, habe ich selbst gesehen, in New Mexico, in der Wüste, die noch. Hm? Sein, als an nichts zu glauben? Ja, natürlich. Christ zu, wenn man wahre Christ ist, dann ist auch Gewaltlosigkeit drin. Hm? Aber Christentum hat degeneriert. Dann sie auch prägen Gewalt und alles Mögliche. Hm? Beim Islam ist das auch so. Islam auch, jede Religion, wenn es mit Mystizismus verbunden ist, dann ist Gewaltlosigkeit da. Die Sufis auch sind gewaltlos. Ja, dann erst, wenn Vipassana geübt wird mit Hilfe von Einatmen, Ausatmen, dann erst untersucht man die Elemente. In der Tat, die Wahrnehmung von Einatmen und Ausatmen ist Wahrnehmung von den Elementen, von Eigenschaften von den Elementen. Die wahre Erde ist nicht die Erde, die wir draußen sehen. Die wahre Erde in der buddhistischen Sinne ist Härte. Und Härte ist nicht zu trennen von Weichheit, weil wir verstehen Härte wegen Weichheit. Meine Hand ist weich, deswegen ich spüre Härte von Maler. Hm? Ist dir klar? Das ist alles im Rahmen von bedingten Entstehung. Gehört das zu den 16 Übungen im Anapanasati? Sind das zu, die Beobachtung von Härte? Das ist Elementenmeditation. Hm? Aber indem wir erklären, dass Achtsamkeit gegenüber Körper enthält Shamatha und Vipassana, sollten wir das auch erklären. Hm? Weil, wenn man über Elemente meditiert, dann was geschieht? Dieser Körper versetzt sich in sogenannten Kalapas, Atomen. Hm? Und diese Atomen dann kann man weiter analysieren in Bestandteilen. Dann von Körperlichkeit wird Leerheit. Wissenschaft ist auch dazu gekommen. Hm? Aber geht auch nur durch angrenzende Sammlung, ne? Ja, angrenzende Sammlung. Das alles geschieht in angrenzende Sammlung. Oder in ähnlichen Sammlung wie angrenzende. Hm? Es ist auch nicht wirklich angrenzende Sammlung, weil in angrenzenden Sammlung man auch nicht ändert das Objekt. Aber hier ändert man Objekt. Hm? Das ist, der Geist hat Kraft von angrenzenden Sammlung, aber es ist nicht wahre angrenzende Sammlung. Ja, ich habe eine Frage, wenn man meditiert und sich sehr stark auf ein Objekt konzentriert, geht es dann, woher kommt das Vertrauen, dass sich irgendetwas um die anderen Sachen kümmert? Dass jemand sich um den Körper, um Gesundheit, um die anderen Dinge in der Welt kümmert? Das kommt dann Wissensklarheit. Diese Konzentration muss mit Wissensklarheit verbunden sein. Man kann sich nur an eine Sache konzentrieren, aber man kann bewusst sein von vielen, vielen Sachen zusammen. Und indem man konzentriert ist, der Zusammenhang wird sehr klar. Deswegen, wenn man über Atmen meditiert, man auch kann wahrnehmen, die Strom von Energien im Körper, die Hindernisse im Körper, alles. Aber der Geist bleibt bei dem Atembild. Objekt von Wissensklarheit sind viele Objekte, aber Objekt von Einspitzigkeit des Geistes ist nur ein Objekt. Und wegen Einspitzigkeit des Geistes, man kann dann die Objekte mit Weisheit zusammenfassen. Und in Einspitzigkeit des Geistes, der Geist hat dann diese Ruhe, Entspannung, Klarheit und Unparteilichkeit. Deswegen er kann mit Weisheit die Sachen zusammentun. Das heißt Sampajanya. Sam heißt zusammen. Pajanya heißt die Kraft durch Weisheit zusammenfassen. Ist das klar? Muss man klar sehen. Wenn du meditierst, dann siehst du die Sachen klar, indem du Einspitzigkeit des Geistes hast. Also sieht man dann zum Beispiel, wann man sich lieber bewegen sollte, bevor man dem Körper Schaden zutut? Ja, die Intuition kommt. Ja. Wo Einspitzigkeit des Geistes ist, das ist Voraussetzung, dass man die Sachen mit Weisheit zusammen tut. Dann, man betrachtet, wie wir gelernt haben, im Abend betrachtet die verschiedene Qualitäten von den Bildern des Geistes. Dann sind der Geist ist eingeschlossen in sich selbst, in Einspitzigkeit des Geistes. Dann er fasst zusammen die Bilder des Geistes. Das ist dann Vipassana. Und wenn Konzentration gehört, mentale Bewusstsein. Wenn man sich an Augen verlässt, dann wird man zerstreut, sobald Geräusche kommen oder andere Empfindungen kommen. Aber wenn man sich an mentale Bewusstsein verlässt und in mentale Bewusstsein hineingeht, wird man nicht gestört. Das muss Michael im täglichen Leben sehr, sehr klar verstehen. Dann kommt der Geist zur Ruhe. Diese Konzentration im Sinne von Achtsamkeit muss immer aufrecht gehalten werden. Sonst verlassen wir uns an diesen Geist der Verblendung. Und das ist Affengeist. Wenn Impuls von auf Auge ist stark, dann Bewusstsein bleibt bei Auge, aber sobald Impuls kommt, stärkerer Impuls von Hören oder von Schmecken, dann der Geist geht zu Hören oder Schmecken. Genauso mit, wenn der Geist verwirrt ist, dann er bleibt bei Geistesobjekt, aber wenn andere Geistesobjekt kommt, er folgt andere Geistesobjekt und dann kommen unendliche Ketten von Geistesobjekten. In Affengeist, das hast du erlebt oder nicht? Ja, ich finde, selbst wenn man bei mentale Objekte. Wenn man etwas macht und an etwas anderes denkt, dann entstehen diese endlichen Ketten von Geistesbildern. wenn du Tee trinkst und denkst an was für Vergnügen du hattest vor 4 Tagen oder 5 Tagen, dann obwohl du trinkst Tee, die dann der Geist verfolgt, so viele, viele Gedanken, die damit verbunden sind oder nicht, dann geht man so wie in Traum hinein. Und das heißt Verblendung. Dann dieser nicht konzentrierte Geist kommt in Ausdruck in außen, auch in innen, indem er verfolgt diese Ketten von Gedanken. Das ist auch Geist, das eigentlich sich an die 5 Sinnen verlässt. Dann kommen so viele verrückte Gedanken, Politik und Geografie und Reisen und wo möchte ich, trinkt man Tee und denkt man, naja, nächstes Jahr, wo fahre ich in Urlaub und was, wo war ich letztes Mal und was habe ich mit dem Körper Schönes erlebt und was möchte ich noch Schönes erleben? Ist das nicht so? Passiert das? Ein bisschen? Und das ist dieser Geist von Verblendung, nichts anderes. Ja, dann nach Erfahrung von, wenn der Geist verfolgt, diese Entstehung und Vergehen in jedem Augenblick, dann er hat auch nicht Gelegenheit, sich zu zerstreuen. Er bleibt bei, obwohl er Objekte wechselt, er bleibt konzentriert. In Shamatha und Vipassana, der Geist bleibt konzentriert, deswegen er hat keine Probleme. Nur wenn er aus Shamatha und Vipassana weggeht, dann hat er Probleme. Und indem man meditiert, die Probleme werden schlimmer und schlimmer, weil man hat Sensitivität. Die Leute, die nicht meditieren, die haben keine Sensitivität. Deswegen, wenn diese Anhaftungen kommen, Ärger kommen, Depressionen kommen, sie folgen weiter. Endlose Ketten. Und das ist Inhalt von Verblendung. Deswegen Samsara heißt Samsara. Was heißt Samsara? Auf Sanskrit. Alle haben Worte haben sehr tiefe Bedeutung. Sam heißt zusammen. Sara heißt sich vermehren. Vermehrt sich zusammen. Eine Wahrnehmung wird zu Tausenden von Wahrnehmungen. Endlose Kette. Das ist Verblendung. Dann alles, was man wahrnimmt, man wird matschig. Wie ein Traum. Kann es dann manchmal besser sein, die Meditation abzubrechen? Und oder ein anderes Meditationsobjekt wählen. Je nachdem, welche diese was für Befleckungen des Geistes rauskommen, wenn es sensuelle Begierde ist, Sexualität, dann an unschöne Objekte denken, wenn es Ärger sind und viel Abneigung, Hass, dann über Metta meditieren. Wenn es Verblendung ist, dann über bedingte Entstehung meditieren. Wenn es Stolz ist, dann die 6 Sphären. Wechselt man Objekt, wenn dann man hat keine Lust, was zu machen und fühlt sich ohne Energie, dann über Tod meditieren. man stellt sich selbst als tote Körper und meditiert, so werde ich sein, so ist es unvermeidlich. Dann bekommt man viel Energie. Wenn man überhaupt keine Lust hat zu meditieren, dann über die Eigenschaften von Buddha zu meditieren. Itipi so Bhagava Arahang. Dann wählt man sich eine von den Eigenschaften, die man am meisten braucht, so wie Arahat, und dann visualisiert man sich Buddha, Arahan, Arahan, Arahan, Arahan, Arahan, bis der Geist sich konzentriert. Je nach dem Bedürfnis kann man Meditationsobjekt wechseln. Wenn es geht nicht mit dem mit Atmen, man hat keine Lust mehr, diese Atmen zu verfolgen, dann je nach dem Gebrauch, man wählt ein anderes Meditationsobjekt. Wenn man sich wieder beruhigt, dann kann man wieder zurück zu atmen. Und das geht auch in der Anfangsphase? Ja, ja, natürlich. Zum Beispiel Mila zählen geht nicht, dann sie meditiert über, wenn du schon, dann meditierst du über Buddha, die Eigenschaften von Buddha, dann bekommst du Vertrauen. Zum Beispiel, ich möchte so diszipliniert werden wie Buddha. Ja, dann kennst du Itipi so Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vidyacharana Sampanno. Diese Hanna, Frage Hanna, sie kann dir beibringen. Sie ist damit, dann rezitiert in Theravada-Ländern jeden Tag die 11 Tugenden von Buddha. Du, dann welche Tugend du am meisten magst, dann du meditierst, dann visualisierst du Buddha und meditierst du über diese Tugend. Bhagava, Bhagava, Bhagava, Bhagava und visualisieren. Arahang, Arahang, Arahang, Arahang. Samma, Sambuddho, Samma, Sambuddho. Vijja, Charana, Sampanno. Einer, der ist mit perfektem Verhalten und perfektes Wissen versehen. Das sind die 11 Eigenschaften von Buddha. Das heißt, Arahat? Arahat heißt einer, der keine Befleckungen des Geistes hat. Er ist, sein Geist bis zu Ende des Lebens bleibt rein. Das ist ein Arahat. Hast du einen Arahat getroffen? In Burma, ich hatte das Glück, die haben diese Haut so wie strahlt, weil sie sind immer im Zustand von Entspannung und Ruhe. Die Haut wird strahlend. Ich habe einen, der hat Reputation von Arahat. Mein Lehrer auch. Bauchsayanovaso ist strahlende Haut. Sehr wunderbare Sache. Braucht man keine Lampe nach. Was sagt der witzige Michael? So, erst kommt Kontemplation von Vergänglichkeit. Dann, wenn man Vergänglichkeit betrachtet und man möchte ein Arahat werden, dann man kehrt sich weg von Bodhisattva, soll es nicht machen. Aber wenn man Arahat sein möchte, man kontempliert Vergänglichkeit in jedem Augenblick und dann, wenn diese Vergänglichkeit den Geist transformiert, der Geist wendet sich weg von Vergänglichkeit. Und das ist dann Fahrt von Sehen. Fahrt von Sehen ist Fahrt von sich wegwenden. Dann kommt Fahrt von Meditation, das heißt, diese Wegwenden zu verwirklichen. Dann der Geist bleibt für immer rein. Dann nach dem Wegwenden kommt dann Shuddhi, das heißt Reinheit, und nach Reinheit kommt Wissen von Reinheit. Da wird man Arahat. Das ist dann Teil von Betrachtung des Körpers, Vipassana. So wird erklärt in Satipatthana Sutta, zu Nirvana gibt es vier Tiere. Tier von Betrachtung des Körpers, Tier von Betrachtung der Empfindungen, Tier von Betrachtung des Geistes und Tier von Betrachtung des Geistesobjekte. Von ein von diesen Tieren, dann geht man in diese alte Stadt von Nirvana hinein. Und jetzt kommen wir zu Empfindungen. Ja, aber wir haben keine Zeit. Ich sage nur sehr kurz, wenn man Versenkung hat, was ist der Vorteil von Versenkung für Vipassana? Vipassana in Theravada-Sinne, im Sinne von ein Arahat zu werden. Aber wenn man diese Kurs gemacht hat, dann hat man Klarheit auch für Bodhisattva weg. Ist kein Gegensatz. Wenn man Versenkung hat, dann indem der Geist bleibt fixiert an ein Objekt für lange Zeit, eine Stunde, dann wenn man die Aufmerksamkeit wechselt von dem Meditationsobjekt an Grundlage des Geistes, wovon das Objekt kommt, dann man sieht dasselbe Objekt, das man für Meditation angewendet hat, in Grundlage von Bewusstsein. Das heißt, man weiß, man hat Versenkung, man hat Jhana. Und wenn man das sieht, dann sieht man auch Fluss von Bewusstsein, das zu diesem Objekt geht. Und in diesem Fluss von Bewusstsein, dann sieht man diese Faktor von Piti, Freude. Und indem man dieses Bewusstsein betrachtet, es entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und so fängt man an zu kontemplieren die Vergänglichkeit von Freude. Diese Freude ist auch vergänglich, deswegen man darf nie daran anhaften. Es entsteht und vergeht in jedem Augenblick. So, man lässt los Freude, Sukha, man bleibt im Zustand von Sukha, von Erfüllung, aber man haftet nicht an Erfüllung. Das ist dann Meditation über Empfindungen. Und das kann man nur dann machen, wenn man Versenkung hat. Versuchen Sie, eine Stunde bleiben in Freude. Geht das? Geht nicht. Aber wenn man Versenkung hat, kein Problem. weil das Geist ist fixiert an das Objekt und Objekt ändert sich. Wenn Objekt sich nicht ändert, Geist ändert sich auch nicht. Aber dieser Geist, das sich nicht ändert, ändert sich in der Tat in jedem Augenblick. So lange der Geist ist fixiert an Objekt, er ändert sich in jedem Augenblick. Deswegen diese Freude, solange das Objekt ist, weltliche Objekt, so wie Atmen oder Farbe oder sogar Buddha, wenn man Buddha versteht als Form, deswegen Diamant Sutra sagt, wer Buddha versteht als Form, der versteht nicht, was Buddha ist. Alles, was Form hat, muss unbedingt vergänglich sein. Und der Geist, das mit Form verbunden ist, ist vergänglicher Geist. So meditiert man über Empfindungen und weiter kommen wir nicht, leider. Jetzt ist schon unsere Zeit. Dann Geist und so meditiert man auf ähnliche Weise. Dieser Geist mit Anhaftung, ohne Anhaftung, mit Begierde, ohne Begierde, mit Ärger, ohne Ärger. Alle Formen des Geistes, die weltliche Objekte haben, ist samsarischer Geist. Und samsarischer Geist muss man loslassen. Wenn man samsarischer Geist loslässt, dann kann man auch die Objekte des Geistes loslassen. Dann wird man frei wie ein Vogel. Dann machen Sie diese Übung. Okay, dann heute genug? Nein, heute nicht. Noch Abend. Abend, ein bisschen. Okay. Om Mito.